keine Freunde sein. Könnten keine Freunde sein. Denn Bier und Wein kosten für einen Schein. Lieber gleich die Pest, hast du lieber gleich die Pest. Und wenn du sie brauchst, stehst du die Füße in den Baum. Wenn ich am Masken nicht weiß, geht's mir gleich in den Kopf.